wie zwei Frauen von Judenrechtsanwälten betrogen wurden. Die Frau Eckert und die Frau Kraus wohnen im selben Haus. Die Frau Eckert hat einen Jungen und die Frau Kraus auch. Der kleine Eckert ist 10 Jahre alt und der kleine Kraus 9 Jahre. Aber beide heißen sie Willi, also Willi Eckert und Willi Kraus. Die beiden Frauen sind schon seit 7 Jahren Nachbarinnen. In diesen 7 Jahren hat es noch nicht einen einzigen Streit gegeben. 7 Jahre lang haben Frau Eckert und Frau Kraus friedlich nebeneinander gewohnt und immer zusammengehalten. Aber heute früh ist etwas geschehen. Die langjährige Freundschaft der Frauen ist plötzlich in Trümmer gegangen. Und das kam so. Die beiden Willis spielten Soldaten. Der Willi Eckert machte einen Sturmangriff auf die Festung, die der andere Willi verteidigte. Dabei kam der kleine Eckert in eine solche Begeisterung, dass er gar nicht merkte, wie er dem anderen Willi mit seinem Schwert, einem dünnen Haselnussstock, auf den Kopf traf. Der andere Willi war aber auch nicht faul und schlug dem Feind mit der Hand ins Gesicht, dass er Nasenbluten bekam. Zufällig hatten beide Frauen von ihren Wohnungen aus zugesehen. Aufgeregt kamen sie in den Hof hinuntergerannt. »Ihr Willi ist doch ein richtiger Lausbub«, schrie die Frau Kraus. »Und ihr Willi ist noch viel gemeiner. Er schlägt meinen Jungen gleich so, dass er blutet«, schrie die Frau Eckert. Die beiden Buben hatten sich sogleich wieder versöhnt. Deutsche Jungen vertragen schon was, die sind nicht wehleidig. Aber dafür stritten nun die beiden Mütter umso mehr. Und schließlich beleidigten sie sich gegenseitig. Die Frau Kraus beleidigte die Frau Eckert und die Frau Eckert beleidigte die Frau Kraus. »Sie sind ein aufgeblasenes Frauenzimmer«, schrie die Frau Kraus, und die Frau Eckert antwortete, »Sie sind eine dumme Gans!« Noch am gleichen Nachmittag ging Frau Kraus zum Rechtsanwalt, ihre Nachbarin wegen Beleidigung zu verklagen. Der Rechtsanwalt hieß Silberstein. Er war ein Jude. »Sie haben ganz recht«, sagt der Jude. »Wir werden die Frau Eckert beim Gericht anzeigen. Sie wird bestimmt verurteilt werden. Verlassen Sie sich darauf.« Und dann musste Frau Kraus dem Rechtsanwalt 50 Mark Vorschuss geben. »Sie kriegen das Geld schon wieder zurück«, sagt der Silberstein. »Das muss nämlich die Frau Eckert bezahlen und noch viel mehr dazu, weil sie vom Gericht schuldig gesprochen werden wird.« Um die gleiche Zeit ging Frau Eckert ebenfalls zum Rechtsanwalt, ihre Nachbarin wegen Beleidigung zu verklagen. Der Rechtsanwalt hieß Morgenthau. Er war ebenfalls ein Jude. »Sie haben ganz recht«, sagte der Jude. »Wir werden die Frau Kraus beim Gericht anzeigen. Sie wird bestimmt verurteilt werden. Verlassen Sie sich darauf.« Und dann musste Frau Eckert dem Rechtsanwalt 50 Mark Vorschuss geben. »Sie kriegen das Geld schon wieder zurück«, sagt der Morgenthau. »Das muss nämlich die Frau Kraus bezahlen und noch viel mehr dazu, weil sie vom Gericht schuldig gesprochen werden wird.« 6 Wochen sind seit diesem Tag vergangen. Und fast jede Woche hatten die Frauen einen neuen Vorschuss an ihre jüdischen Rechtsanwälte zahlen müssen. Endlich ist die Verhandlung vor Gericht festgesetzt. Die beiden Frauen sitzen vor dem Richterstuhl. Frau Kraus hat auch ihren Willi mitgebracht. Zuerst spricht der Judenrechtsanwalt Silberstein. Er sagt, die Frau Eckert ist schuldig, sie muss Strafe bezahlen. Dann spricht der Judenrechtsanwalt Morgenthau. Er sagt, die Frau Kraus ist schuldig, sie muss Strafe bezahlen. Schließlich fällt das Gericht das Urteil. Es lautet, beide Frauen sind schuldig, beide müssen bezahlen. Frau Kraus ist erschrocken und die Frau Eckert auch. Die beiden Judenanwälte aber stehen im Gerichtssaal beisammen und lachen. Links der Silberstein und rechts der Morgenthau. »Na, Herr Kollege Morgenthau, da haben wir beide wieder gemacht ein gutes Geschäft«, so sagt der Silberstein und reibt sich dabei die Hände. Der Morgenthau antwortet, »Großartig, Herr Kollege Silberstein, nun haben wir die beiden Goyas gebracht um ihr schönes Geld und wir können es stecken in unseren Sack.« Die Gerichtsverhandlung ist vorüber. Langsam geht Frau Eckert aus dem Gerichtshaus. Am Ausgang trifft sie zufällig die Frau Kraus. Die beiden Frauen blicken sich lange an. Dann gehen sie aufeinander zu und reichen sich die Hände. Das hätten wir uns ersparen können, meint Frau Kraus. Ja, sagt Frau Eckert, wir hätten uns nicht streiten sollen. Die Betrogenen sind nun wir beide und das Geld haben die Judenrechtsanwälte verdient. Die Frau Kraus hat Tränen in den Augen, dennoch lächelt sie. Liebe Frau Eckert, wir wollen uns das, was wir erlebt haben, immer zur Warnung sein lassen. Wir wollen nicht mehr streiten, vor allem aber wollen wir nie mehr zu Judenrechtsanwälten gehen. Sie bringen uns um unser Hab und Gut. Frau Eckert nickt. Ja, liebe Frau Kraus, wir wollen wieder gut zueinander sein und wir wollen unser ganzes Leben an den Spruch denken. Es lässt den Judenrechtsanwalt das Rechtsempfinden völlig kalt. Es geht nur deshalb vor Gericht, weil er sich dort viel Geld verspricht. Und ob die Braven und die Guten sich selbst zerfleischen und verbluten, das lässt den Juden völlig kalt. Geh nie zum Judenrechtsanwalt.